Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ivis verrückte Welt. Ja, heute gibt's Tatsache mal was auf die Ohren. Ich habe euch ein paar Songs mitgebracht, die ich mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt habe. Die Texte sind alle von mir, die sind selber geschrieben und den Rest hat alles die künstliche Intelligenz gemacht. Und dazu habe ich die Seite udio.com genutzt. Die hatte mir mein Bruder mal geschickt, der war da total begeistert von. Und ja, irgendwann fing es dann an, in den Fingern zu kitzeln und ich dachte, boah, würde ich ja schon gerne mal ausprobieren und habe dann eben angefangen, Songtexte zu schreiben. Ja, und den ersten Song, den ich gemacht habe, der geht an meine Frau, weil sie demnächst eine schwere Zeit hat, die auf sie zukommt. Und ja, ich wollte ihr einfach mit dem Song sie unterstützen, versuchen, ihr die Angst zu nehmen und einfach hoffen, dass er sie aufbaut und ihm hilft, dass sie sich nicht zu verrückt macht. Ja, und so habe ich dann den Songtext bei udio.com eingegeben und das kam dabei raus. Der Song heißt Gib nicht auf. Du bist eine starke Frau und meine noch dazu. Bist immer für mich da und für die Kids sowieso. Jetzt hast du große Angst und scheust den Blick nach vorn. Doch lass dir gesagt sein, du bist nicht allein. Zusammen stehen wir das durch, egal was da auch kommt. Wir packen das gemeinsam, gemeinsam Hand in Hand. Steht. Gib nicht auf, denn du bist stärker als du glaubst. Du bist eine Kämpferin, die nichts umhaut. Hab keine Angst vor dem, was kommt, denn ich bin für dich da und fang dich auf. Also schau in mein Gesicht und verlass dich drauf. Du wirst alles überstehen, musst nur positiv nach vorne sehen. Deine Angst, sie frisst dich auf und belastet dich sehr. Sie schwirrt in deinem Kopf und geht da nicht mehr raus. Die Frage, was passiert, raubt dir sogar den Schlaf. Und alles, was du willst, ist diese Angst nicht mehr. Zusammen stehen wir das durch, egal was da auch kommt. Wir packen das gemeinsam, gemeinsam Hand in Hand an. Gib nicht auf, denn du bist stärker als du glaubst. Du bist eine Kämpferin, die nichts umhaut. Hab keine Angst vor dem, was kommt, denn ich bin für dich da und fang dich auf. Also schau in mein Gesicht und verlass dich drauf. Du wirst alles überstehen, musst nur positiv nach vorne sehen. Gib mir deine Angst, leg sie in meine Hand. Ich werd dir dabei helfen und sie für dich tragen. Werd immer an deiner Seite sein und deine Angst verjagen. Lass dich davon nicht kaputt machen und komm in meinen Arm. Zusammen stehen wir das durch, egal was da auch kommt. Wir packen das gemeinsam, gemeinsam. Stärker als du glaubst. Du bist eine Kämpferin, die nichts umhaut. Doch keine Angst vor dem, was kommt. Denn ich bin für dich da und fang dich auf. Also schau in mein Gesicht und verlass dich drauf. Du wirst alles überstehen, musst nur positiv nach vorne sehen. Ja, also wie gesagt, das war der erste Song, den ich mit KI gemacht habe. Und ja, das ist so ein bisschen schwer, das mit, du kannst da oben eingeben, Schlager, Deutsche Welle oder Dance, Disco, Pop, R&B, Soul und ja, das alles so ein bisschen zu kombinieren und da den richtigen Dreh auszuhaben. Ja, das hat bei mir eben noch nicht so geklappt. Wird man auch beim nächsten Song hören, da hat es auch noch nicht ganz so geklappt. Aber ja, ich finde es trotzdem cool, was KI so alles machen kann. Und ja, der Song, der jetzt kommt, der beschreibt so ein bisschen meine Situation und das Wunder, auf welches ich warte. Ja, und so heißt auch der Song Wunder, wo bist du? Viel Spaß beim Reinhören. Jeden Morgen steh ich auf, kämpf mich durch den Tag. Immer wieder der gleiche Schritt und schon morgens nicht mehr fit. Doch ich geb nicht so schnell auf und kämpf mich weiter durch den Tagesablauf. Schmerzen brechen auf mich ein und lassen mich nicht mehr allein. Und alles, woran ich denk dabei, dieses Wunder, welches ich mir wünsch. Sag mein Wunder, wo bist du? Ich brauch dich doch so sehr. Sag mein Wunder, wo bist du? Jeden Tag kämpfe ich und noch viel mehr. Verdiene ich jetzt nicht ein Wunder, um endlich wieder frei sein zu können? Ich möchte doch nur wieder leben, so wie ein normaler Mensch. Jeden Tag der gleiche Kampf, jeden Tag ohne ein Gewinn. Der Körper ist da mächtiger und zeigt mir, dass er gewinnt. Trotzdem kämpfe ich weiter und lieg am Ende wieder auf der Couch. Die Kraft ist voll am Ende und alles scheint hoffnungslos. Und alles, woran ich denk dabei, ist dieses Wunder, welches ich mir wünsch. Sag mein Wunder, wo bist du? Ich brauch dich doch so sehr. Sag mein Wunder, wo bist du? Jeden Tag kämpfe ich und noch viel mehr. Verdiene ich jetzt nicht ein Wunder, um endlich wieder frei sein zu können? Ich möchte doch nur wieder leben, so wie ein normaler Mensch. Ein normaler Alltag ist nicht möglich, ein Leben wie ein normaler Mensch nicht drin. Ich muss mich in meiner Wohnung zurückziehen. Bei mehr bekomme ich einfach nicht hin. Nun frage ich mich nach dem Sinn des Lebens, denn so macht alles keinen Sinn. Ständig auf alles Schöne verzichten, das ist mein Hauptgewinn. So will aber nicht leben, weil ich weiß, da noch viel mehr drin. Doch der Körper hat die Macht über mich und so lieg ich wieder auf der Couch. Und alles, woran ich denk dabei, ist dieses Wunder, welches ich mir wünsch. Wenn er mal auf mich bei, sag mein Wunder, wo bist du? Ich brauch dich doch so sehr. Sag mein Wunder, wo bist du? Jeden Tag kämpfe ich und noch viel mehr. Verdiene ich jetzt nicht ein Wunder, um endlich wieder frei sein zu können? Ich möchte doch nur wieder leben, so wie ein normaler Mensch. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Also ich habe in letzter Zeit sehr viel geschrieben und war da auch echt kreativ. Hat auch immer mal den Wunsch, so einen kleinen Party-Song, irgendwie sowas würde ich gerne mal machen. Ja, und hab's versucht. So ein bisschen Ballermann-mäßig, Schlagermäßig, so, naja, halt ein Song, den man hört und wo man vielleicht auch abfeiern oder der am Ohr hängen bleibt und alles. Ja, und das kam jetzt beim nächsten Song raus, den ich geschrieben habe. Er ist etwas länger und heißt Mädchen. Hört ihn euch einfach mal an, ich bin gespannt. Ich traf einmal ein Mädchen, das fand ich wunderschön. Ich sah ihr in die Augen, schon war's um mich geschehen. Sie zog mich in den Bann und ließ mich nicht mehr los. Mein Kopf füllte sich mit Chaos und ich lächelte drauf los. Du hast so schöne Augen, Augen, Augen und dein Mund ist grandios. Ich würde dich gerne küssen, küssen, küssen, denn du siehst so super aus. Dein Outfit ist der Hammer und deine Frisur der Hit. Du läufst wie eine Grazie. Da muss ich einfach mit. Dein Lächeln ist ein Traum, da schmelze ich dahin. Kann meinen Blick nicht von dir lassen, du bist so wunderschön. Und deine zarten Hände, die muss ich einfach berühren. Ich würde dich gerne mitnehmen und zu Hause verführen. Du hast so schöne Augen, Augen, Augen und dein Mund ist grandios. Ich würde dich gerne küssen, küssen, küssen, denn du siehst so super aus. Dein Outfit ist der Hammer. Und deine Frisur, der Hit. Du läufst wie eine Grazie, da muss ich einfach mit. Jetzt schaut sie einfach weg und entreißt mir ihren Blick. Was sieht sie denn jetzt Schöneres, weil ich bin doch ein Hit. Doch plötzlich schaut sie wieder mich mit ihren Augen an. Sie schickt mir ein Lächeln und jetzt bin ich ihr verfallen. Du hast so schöne Augen, Augen, Augen und dein Mund ist grandios. Ich würde dich gerne küssen, küssen, küssen, denn du siehst so super aus. Dein Outfit ist der Hammer und deine Frisur der Hit. Du läufst wie eine Grazie, da muss ich einfach mit. Jetzt kommt sie auf mich zu und schaut mich ganz tief an. Mein Herz fängt an zu klopfen und macht bum bum bum. Mein Körper ist am Zittern und ich falle plötzlich um. Oh Mann, wie ist das peinlich, denke ich mir so. Du hast so schöne Augen. Ich würde dich gerne küssen, küssen, küssen, denn du siehst so super aus. Dein Outfit ist der Hammer und deine Frisur der Hit. Du läufst wie eine Grazie, da muss ich einfach mit. Du hast so schöne Augen, Augen, Augen und dein Mund ist grandios. Ich würde dich gerne küssen, küssen, küssen, denn du siehst so super. Ja, das waren jetzt so drei Songs, die ich mit Hilfe von KI und der Seite udio.com erstellt habe. Ich habe natürlich noch mehr Songs geschrieben und auch die schon umgesetzt auf udio.com. Und ja, es macht halt einfach mega Spaß, das mit der KI zu erstellen. Und ja, man muss auch immer gucken, was dann dabei rauskommt, wenn man so die erste Zeile nimmt oder so, da muss man dann gucken, ob das gleich so passt zu dem, wie man sich das vorgestellt hat. Wie gesagt, meine Songs sind jetzt nicht ganz so perfekt, weil ich einfach den Dreh noch nicht raus habe. Aber ja, es macht Spaß und ich bin eigentlich soweit ganz zufrieden mit den Ergebnissen, die ich habe. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann danke ich euch fürs Zuhören und dass ihr eure Ohren dabei gelassen habt. Und ja, wir hören uns dann bald wieder. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald.